Gemach. Noch diese Nacht des Jahres 1843 wird für Gérard de Nerval die Wende bringen. Er wird mit seinem Dragoman, also seinem Dolmetscher, an einem Hochzeitszug teilnehmen. Er wird als ungebetener, gleichwohl willkommener Zaungast in arabischer Verkleidung mit Schnaps dem Brautvater zuprosten und sogar eine Einladung zu den Festlichkeiten im Haus erhalten. Mit seinen zwei arabischen Worten, deren er mächtig ist, Tayeb, das meint gut, schön, in Ordnung, und Mafisch, das bedeutet nein, schlecht, das gibt es nicht, wird er sich manichäisch durchschlawinern. Auch das Problem mit den orientalischen Frauen wird unser Reisender nach mehreren Anläufen zu seiner Zufriedenheit lösen. Er wird sich zwar nicht mit einer Einheimischen vermählen, wie ihm allenthalben nahegelegt wird, stattdessen aber mit europäischem Entzücken auf dem Sklavenmarkt in Kairo eine Sklavin erstehen, um sie in sein Haus zu führen. Und, o Gipfel der exotistischen Lust, keine schwarze Nubierin, die ihm hässlich fremd wie Äffinen erscheinen, sondern eine von Korsaren erbeutete, seltene Javanerin. Doch noch sind wir nicht so weit. Am Tag, der auf seine Ankunftsnacht in Kairo folgt, irrt Gérard de Nerval erst einmal, wie viele vor und manche nach ihm, durch die verwirrenden Gassen des Bazars, auf der Suche nach den Geheimnissen des Orients und seiner Frauen. Heften wir uns an seine Fersen. Gerade erteilt ihm ein europäischer Maler, der schon lange hier lebt, etwas Nachhilfeunterricht. Die Galanterie ist in Kairo streng verboten, die Liebe aber nicht im Mindesten. Sie treffen leicht eine Frau, deren Gestalt und Gang und Fähigkeit, sich fantasievoll zu kleiden, ihre Jugend anzeigt. Irgendetwas, das den Schleier verschiebt und das Haar reizend auflöst und die Lust, liebenswürdig zu scheinen, verrät sie. Folgen Sie ihr nur. Und wenn sie in ihr Gesicht sieht, sobald sie sich von der Menge nicht bemerkt glaubt, schlagen Sie den Weg nach ihrem Haus ein. Sie wird Ihnen folgen. Im Falle der Frau muss man nur sich selbst vertrauen. Die Dolmetscher würden Sie da schlecht bedienen. Die eigene Person muss für uns sprechen. Das ist sicherer. Ich verließ ihn, indessen eine achtungsvolle Menge ihn umstand und ihn mit magischen Handlungen beschäftigt glaubte. Wirklich, sagte ich mir, warum verzichte ich denn darauf zu gefallen? Die Frauen sind wohl verschleiert, aber ich folgte ihnen noch nie. Meine europäische Hautfarbe könnte doch einigen Reiz für dieses Land haben. In Frankreich wäre ich ein üblicher Kavalier, doch in Kairo werde ich zu einem anziehenden Kind des Nordens. Diese fränkische Kleidung, die die Hunde aufregt, dient mir wenigstens dazu, aufzufallen. Und das ist schon viel. Ich war bereits in volkreiche Straßen zurückgelangt. Rings um mich war man erstaunt, im arabischen Stadtteil einen Franken zu Fuß und ohne Führer zu sehen. Ich blieb an den Türen der Buden und Ateliers stehen und betrachtete alles mit einer Miene friedlichen Nichtstuns, die mir jedoch rings lächelnd zuzog. Sie dachten, er hat seinen Dragoman verloren, er besitzt wohl kein Geld, um einen Esel zu nehmen. Er hat sich in unseren gewaltigen Bazaren verirrt. Zwei Frauen sind hinter mir stehen geblieben und lachen über meine Neugier. Ich wende mich um und sehe an ihren Umhängen aus schwarzem Taft, an ihren grünen Seidenröcken, dass sie nicht der Klasse der Orangenverkäuferinnen vom Muski angehören. Ich trete vor sie hin, aber sie lassen ihre Schleier herab und entschlüpfen. Ich folge ihnen und komme bald in eine reiche Straße, die durch die ganze Stadt geht. Und die Frauen gehen so von Stand zu Stand, und nachdem sie bei dem einen sich alles vorlegen ließen, wandeln sie mit missbilligendem Blick zu dem nächsten. Meine Schönen lachen. Sie wollen durchaus Stoffe aus Stambul. Für Kairo gibt Stambul die Mode an. Man zeigt ihnen gräuliche, bedruckte Musseline und schreit Istanbul dann, das ist aus Stambul. Sie stoßen Rufe der Bewunderung aus. Die Frauen sind gleich, überall.